Wenn wir von einem orangefarbenen Affen schreiben, der sich durch einen Dschungel von Baum zu Baum schwingt und dabei Hemingway rezitiert, haben wir mit diesen wenigen Zeichen gerade visuelle und akustische Telepathie betrieben. Genau darin besteht die Magie von Literatur. Nur durch ein bisschen Druckerschwärze auf Papier kann ein einzelner Geist unzähligen anderen komplexe innere Filme anbieten, die jene wiederum für sich mental in Szene setzen und ausschmücken. Ein messbares Indiz dafür, wie diese Modellierung vor unserem geistigen Auge stattfindet, sind die sichtbaren Augenbewegungen. Der Kognitionswissenschaftler Michael J. Spivey konnte belegen, dass unsere Augen in dem Moment, wo wir beispielsweise von Landschaften lesen oder hören, dieselben Mikrobewegungen leisten, als würden wir tatsächlich eine Landschaft sehen. Spivey ließ Probanden unbemerkt mittels Eye-Tracking beobachten, während sie eine der folgenden Geschichten hörten. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem 40-stöckigen Wohnhaus. Unten gibt es einen Pförtner in Blau. Im 10. Stock hängt eine Frau ihre Wäsche aus dem Fenster. In der 29. Etage sitzen zwei Kinder auf der Feuerleiter und rauchen Zigaretten. In der obersten Etage schreien zwei Menschen. Und hier die zweite kurze Erzählung. Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Rande eines Canyons. An der gegenüberliegenden Canyon-Wand bereiten sich mehrere Personen darauf vor, sich abzuseilen. Die erste Person seilt sich 10 Fuß ab, bevor sie an der Wand zum Halten kommt. Sie springt erneut und fällt 12 Fuß tief. Sie springt weitere 15 Fuß und der letzte Sprung von 8 Fuß bringt sie auf den Boden des Canyons. Die Aufzeichnungen der Augenbewegungen ergaben, dass die Zuhörenden, wenn die Geschichte etwas nach oben Gerichtetes beschreibt, ihre Augen nach oben wandern ließen, während die Probanden, welche die nach unten führende Geschichte hörten, nach unten schauten. Das lässt darauf schließen, dass die Teilnehmer diese Geschichten so plastisch vor ihrem geistigen Auge imaginierten, dass ihre Augen den beschriebenen Abgründen und Höhen folgten.